Schlachthaus. Andreas Knaup. Schlachthaus. Uhr 21:05. Skinheads in Daimler. DJ, der Kleine, vorne. Auf dem Rücksitz Max und Franzi. Zuschauen, DJ. Zuschauen. Zuschauen. Immer und immer wieder zuschauen. Wie es Max der Franzi besorgt. Wie Franzi dabei zu mir sieht. Wie das Band im Werk an mir vorbeiläuft. Wie die Uhrzeiger kriechen. Wie der Sommer vergeht. Wie nichts passiert. Absolut nicht. Nichts, was mich angeht. Ich bin immer noch dabei. Immer noch zuschauen. Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich wirklich da bin. Oder ob ich der bin, der tut, was ich tue. Komisches Gefühl. Verdammter Mist. Franzi, mach doch mal mit. Das sind alles Kreise, Max. Das sind alles Kreise. Kreise umeinander. Kreise umeinander. Jeder Kreis hat seine Regeln. Die kriegst du raus, die Regeln. Sonst regeln die es mit dir. Sonst regeln die es mit dir. Du musst sie rauskriegen. Damit sie dich nicht in den Kreisen am Arsch kriegen, wo die in der Mitte sind. Halt auf. Na komm, packen weg. Das ist wie ein Trichter, in den es dich reinzieht. Wie ein Trichter. Irgendwann merkst du, dass alles ein ganz elender Beschiss ist. Alles. Das ist wie eine lange Einkaufsliste. Nehmen, aufreißen, kosten, wegschmeißen, abhaken. Erst denkst du, die Liste wird nie alle, aber dann ist schon das Ende in Sicht. Du hältst es nicht auf. Fast alles ist so gemacht, dass du wirst, wie sie es wollen. Alles ist so gemacht, dass du wirst, wie sie es wollen. Und wenn du so bist, dann hast du dich aufgelöst. Das ist wie ein Trichter. Wie ein Trichter, in den es dich reinzieht. Was glotzt denn so, DJ? Ich hab nicht geklotzt. Oh, du hast die ganze Zeit im Rückspiegel geglotzt, so hast du deinen Maul aufgerissen. Du bist genauso schlappi wie Max, hä? Ach, hör da auf. Oder traust du dich nicht, wenn der Max bei ist? Halt die Schnauze und pack deine Möpse weg. Dass deutsche Jungs so langweilig sein können. Die Skinheads schweigen im Daimler. Im Schlachthaus. 21:10 Uhr. Elendes Viech. Verschwinde! Amt, was ist denn los da unten? Ey, Schüler, haben Sie den Verstand verloren? Eine Ratte? Hier war eine Ratte. Aber was kippen Sie Ihren Müll doch jetzt noch aus? Wir sind im Neide durch. Ja, und dann will man ja seine Ruhe haben, ja? Vielleicht interessiert es Sie, dass hier ein Kind schläft. Herr Schüler! Kann ich die Ratte sehen, Mutti? Du gehst wieder ins Bett. Da haben sie's! Jetzt ist die Kleine wach! Ich will die Ratte sehen. Entschuldigen Sie. Du gehst jetzt auf der Stelle ins Bett. Hast du gehört? Mama muss anschaffen. Die Warteschleife, Karin. Die Warteschleife. Die immer wieder Warteschleife. Und es muss doch einen geben, der bleibt. Und es muss doch einmal so kommen, dass die Schleife aufhört. Ich bin keine Hure. Ich will nur nicht allein warten. Das sind Geschenke, die ich annehme. Liebesgaben. Das ergibt sich. Davon kann man nichts anschaffen. Ich schaffe nicht an. Aber bleiben tun nur diese Geschenke für Lissy. Die Pyramide, die immer klingelt. Der Hund, der immer dasselbe macht. Die Uhr, die immer dasselbe spielt. Warteschleife, Warteschleife. Girard, wo wollen Sie denn hin? Vielleicht schließen Sie mal die Hoftür ab. Sie sind ja auch als Letzter rein. Wie immer. Scheißangst. Vor allem und jedem. Als ob sie es riechen, dass man es mit mir machen kann. Alles kann man mit mir machen, einfach alles. Bloß weil ich schwul bin. Und ich kann nichts dagegen, ich bin nichts. Eines Tages komme ich durch die Tür und sie haben mich ausgetauscht. An meinem Platz sitzt ein anderer. Oder einer kommt und schlägt mich. Einfach so. Es wird höllisch wehtun. Ich habe Angst vor Schmerzen. Ich habe Angst vor Schmerzen. Scheißangst. Stinkende Angst. Sind Sie Taubführer oder was? Sollen uns die Penner den Hof voll bissen oder noch? Es reicht schon das Gesuchse, was bei dir ein paar Dächer immer rein und raus geht. Ey, Schürer! Schürer! Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Dreck, Genosse Major. Das muss ich mir von Asozialen nicht vorwerfen lassen. Seien Sie froh, dass ich Sie nicht anzeige. Sie und Ihre Freier! Was brüllst du denn das ganze Haus zusammen? Alte Fresse, Britta! Jeder muss ja hier auf Ordnung gucken! Ich kann spüren. Ich kann spüren, wie es klingelt. So gegen 9, wenn ich meine Wachrunde drehe, ist es noch da. Aber nach 12 Stunden horchen, gehen, Trepp auf, Trepp ab, ist es weg. Wenn sie mir die Tür öffnet, bin ich alle. So alle, dass ich sie nicht ansehen mag. Aber ich kann nichts dagegen, weil mich der Job alle macht. Die Angst macht total alle. Angst, dass sie da ansehen, dass du Angst hast. Ich weiß, dass das nicht ewig so gehen kann. Aber alles andere geht auch nicht. Aber alles andere geht auch nicht. Ich lebe mit meinem Mann auf einer Art Eisscholle. Sie wird von Tag zu Tag kleiner. Es schiebt einen in der Mitte zusammen und man kommt nicht voneinander weg. Unser Stück Leben hat sich von dem der anderen losgerissen, treibt ab. Jeden Tag messe ich die Entfernung. Ich könnte immer noch springen. Jetzt allerdings schon mit Anlauf. Dann könnte ich es vielleicht schaffen, allein. Aber vielleicht täusche ich mich und der Schwung reicht nicht. Vieles täuscht, wenn man zu zweit allein ist. Vieles täuscht, wenn man zu zweit allein ist. Schürer steigt die Treppe rauf. Schürer! Ich hab das nicht zum Spaß gesagt. Schließen Sie die Tür ab. Aber plötzlich. Herr Radoy, ich lasse nicht in so einem Ton mit mir reden. Ach, lassen Sie nicht, ja? Nein, ich erwarte Besuch. Wie soll der reinkommen? In diesem Haus funktioniert ja keine Klingel, nichts mehr, gar nichts. Und jetzt lassen Sie mich vorbei. Bitte. Schließen Sie die Tür ab. Gehen Sie bitte aus dem Weg. 21.15 Uhr. Im Daimler. Was ist denn das hier für eine töte Gegend? Deutschland, eigentlich Vaterland. Also gut, rück rüber, DJ, ich fahre. Ey, mach keinen Scheiß. Du bist doch rattendicht. Ey, ich hab gesagt, rück rüber, du Puppe. Wird's? Ist ja gut. Max startet den Daimler. Der Daimler-Motor brüllt auf. Die Daimler-Reifen quietschen. Willst du, dass uns die Bullen am Arsch kriechen? Hier gibt's keine Bullen. Hier gibt's nur Ratten und Linke. Fidschis. Und Dreck. Pass da auf, da sind zwei Typen auf der Straße. Palästinenserlappen. Schwule. Na, was habe ich gesagt? Ja, Schwuchteln. Au, Kacke! Oh, das tut weh! Oh. Was ist denn, Franzi? Oh, mein Kopf! Ich bin mit dem Kopf gegen diese blöde Kopfstütze da geknallt. Die Daimler-Tür wird aufgerissen. Seid ihr blöde oder was? Euretwegen hätte ich hier beinahe Crash gehabt. Du hättest uns um ein Haar umgefahren. Mann! Komm, Vince, lass den. Also, wenn ihr Zoff haben wollt. Ist okay, ist okay. Das Schlachthaus. 21.20 Uhr. Oh, verdammter Mist! Blöder Kinderwagen! Was ist denn da los? Wo ist denn hier das Licht? Das ist kaputt. Das Licht. Fritz kommt die Treppe hinaufgestiegen. Zu wem wollen Sie denn? Schürer, wieso? Na, Schürer, da ist ja Ihr Besuch. Dann können Sie ja die Tür abschließen. Sind Sie Falk Schürer? Ich komme auf Ihre Annonce. Ja, ja, kommen Sie, kommen Sie. Und ich darf dann dem gnädigen Herrn die Tür zuschließen, ja? Mussten Sie das unbedingt sagen, das mit der Annonce? Mann, da kriegt ihr mal wieder ein. Ich kann ja auch wieder gehen. Nein, es soll ja nur nicht jeder wissen. Im Daimler. Max? So. Max, bist du verrückt? Bin euch platt, die linken Schweine. Mensch, Max! Die Räder radieren. Die Räder radieren. Oh, geil. Was geil. Du dienst das echt, ja? Ja, das ist scheiße. Ey, Max, los doch, los, du kriegst die. So ein Scheiß. Du machst nur die Karre alle. Ey, die rennen wieder. Im Schlachthaus. Der Schürer, das ist eine Schwuchtel. Was ist los? Ich hab gesagt, dass der Schürer eine Schwuchtel ist. Du hättest mal das Bengelchen sehen sollen. Unten eine Nutte, oben Schwule. Ein tolles Haus. Und, was ihr dichtet an? Was? Genosse kann nix? Niemanden interessiert was. Niemanden interessiert was. Kein Aas kümmert sich. Deshalb geht es bergab. Achterbahn bergab. Kopf über. Absturz. Irgendwann knallt's. Ich weiß das. Die Sicherung geht durch, weil ich's nicht mehr an der Reihe kriege. Klimmzüge an der Kloschüssel. Ohne Aussicht. Da knallt's dann. Ich denke immer, jetzt dann denke ich, noch nicht. Aber es kommt näher. Aber es kommt näher. Und dann denke ich immer, nimm die Knarre und mach endlich Schluss. Mit Britta Schluss. Schluss mit den Schwulen und den Nutten und den Ratten. Und überhaupt. Schluss. Schluss. Uhr. Bei Vincent und Mike. Hinten der heranrasende Daimler. Mike! Mike, wir müssen runter von der Straße! Das Tor! Die Toreinfahrt! Los, schneller! Die ist zu! Oh, Scheiße! Rüber! Rüber auf die andere Seite! Um die Ecke! Mensch, die können sich doch nie in Luft aufgelöst haben. Ich sehe auch keinen. Nee, die stecken hier irgendwo. Ja klar, die haben jetzt eine scheiß Angst. Die haben Angst vor... Verstehst du? Vor uns. Angst? Ja, warte mal, die sind ja irgendwo. Ja. Und wir sind hier. Max, was soll denn das bringen? Mensch, das ist echt, das ist eben echt. Echt? Was? Da vorne, da vorne sind sie, da hinter der Ecke. Ja, guck mal, das ist echt geil. Das ist geil. Voran! Du bist dabei. Ich bin schon kein Fuchs. Schlachthaus. Kann ich morgen die Ratte sehen? Das war keine Ratte. Das war eine Katze. Ach. Herr Schürer hat es nicht richtig gesehen. Nun schlaf, bitte. Ist die Katze da ganz allein? Nein. Kann ich die Katze morgen füttern? Ja, aber nur, wenn du jetzt ganz schnell schläfst. Ich werde der Katze Milch geben. Ich mach jetzt das Licht aus und du machst die Augen zu. Gute Nacht. Gute Nacht. Italien wäre gut. Italien. Von draußen Geräusch. Gernot, der gegen den abgestellten Kinderwagen stolpert, flucht. Karen öffnet die Tür. Es ist 21.45 Uhr. Mach doch nicht so einen Krach. Verdammt. Gernot. Ich kann auch wieder abhauen. Was ist das bloß für ein elendes Loch hier? Nun komm rein. Hast du abgeschlossen? Ja, ja. Wirklich? Mein Gott, ja. Denkst du, ich habe Lust, dass die Ratten hier reinkommen? Ich hab's gerade gelesen. Ja. Ja, von einer Ratte im Kinderwagen. Ja. Und die hat dann das Kind... Bitte nerv mich nicht. Ich kann nur für eine Stunde. Anderthalb. Aha. Bitte. Jetzt keine Dramen. Das ist nun wirklich das Letzte, was ich heute gebrauchen kann. Karen und Gernot ziehen sich aus. Leise und geübt. Rasch wie immer. Hör auf. Italien. Schürers Wohnung im Schlachthaus. Jugendstil-Ambiente. Portieren aus rotem Plüsch. Vier Farbendrucke von Franz von Stuck und 100 Wasser. Sizilianische Troddeln. Antiquitäten. Ist ja eine tolle Klause. Es ist 21.55 Uhr. Wenn man die Bruchbude von außen sieht. Steckt eine Menge Kies drin, wa? Mhm. Hey, nervös? Ich weiß nicht. Ja, es ist das erste Mal. Na klar. Es ist wirklich das erste Mal. Mann, ich bin doch nicht der alte Konsum und gebe Rabattmarken aus, klar? Dann sagen Sie jetzt, sagst du, wie es gehen soll. Ist mir egal. Ich habe feste Preise. Aber... Na was aber? Ich habe doch geschrieben, keinerlei finanzielle Interessen. Ja, Sie vielleicht nicht. Aber ich... Ach, das ist wohl so. Ja, das ist so. Wenn du dich verlieben willst, dann musst du schon mal raus in der Szene. Zimmerservice ist nun mal nicht kostenlos. Entschuldigung, ich habe mir das alles vielleicht doch falsch vorgestellt. Es ist wirklich... Vergessen Sie es. Na, sag mal, wie finde ich denn das? Man, ich renne mir hier die Hacken ab, komm her und nur vergesset. Habe ich jetzt was Komisches gesagt? Na, lass mal, du hast immer noch den Mülleimer in der Hand. Max, Francie und DJ neben dem Daimler vor dem Schlachthaus. 22 Uhr. DJ, sieh mal im Kofferraum nach, ob du ein Stück Eisen findest. Irgendwas Handliches. Ich guck mal nach, mach ich. Das ist toll. Irgendwie. Toll. Ich hab so ein Gefühl, Max, weißt du, als... Deshalb bleib es. Das Ganze gar Irres passiert. Oh, nee, na. Hier. Du hörst nur so ein Montierkreuz. Mike und Vincent im Eingang zum Schlachthaus. Haustür mit Plastikklinke und gedrechseltem Relief. Unter dicker Farbschicht. Braun. Wir haben sie abgehängt, Mike. Meinst du? Nicht aus der Tür schauen. Wir warten ab. Du, da war ein Mädel dabei. Und? Ich dachte nie, dass sowas abgehen kann, wenn ein Mädel dabei ist. Was glaubst du? Ich hab mal gesehen, wie so eine Braut einen auf der Bordsteinkante geklatscht hat. Echt. Ihr Kumpel hat seinen Kopf auf die Bordsteinkante gedrückt und sie hat zugetreten. Das Geräusch vergesse ich nie. Wir haben den doch nicht getan. Jeder hat jedem was getan. Du weißt nicht wie, aber plötzlich geht der Schleusendeckel bei den Typen hoch und sie wollen's wissen. Daimler, Skins und deutsche Schäferhunde. Daimler, Skins und deutsche Schäferhunde. Ich hab einen Mordsschiss. Ich auch. Ob die das waren? Was weiß ich. Die haben Blut geleckt. Die haben für heute was zu tun, wenn sie uns suchen. Wir bleiben hier. Ob im Hinterhaus noch jemand wohnt? Und wenn? Ich dachte nur, vielleicht hilft uns jemand. Niemand wird uns helfen. Niemand. Psst. Das mit dem Spatzennest. Das mit dem Spatzennest, das war, als ich in die Schule kam. Die haben das aus den Strauch genommen und einer hat gesagt, dass es jetzt gegen die Wand haut. Er hat in der Mitte gestanden und allen das Nest gezeigt. Da waren lauter nackte Spatzen drin. Die haben den Schnabel aufgerissen, wie wenn sie Hilfe schreien. Ich bin weggerannt mit dem Nest. Und alle hinterher. Und dann habe ich das Nest weggeschmissen. Aber die wollten jetzt nicht mehr das Nest. Die wollten mich. So, also, jeder nimmt sich einen Eingang vor, ja? DJ, du gehst hier rein, Franzi da drüben. Und ich nehme den hier. Alles okay. DJ, gib mir mal das Montierkreuz. Und Kinder, wenn was ist, schreit! Scheiße. Sei still! Die kommen einzeln. Wenn ich sage jetzt, dann knallst du das Haustor zu, Mike. Mike, hast du verstanden? Ja. Lass ihr Wichser! Seid ihr hier? Hey! Wir haben noch einen kleinen Speech offen! Der Major AD, Werner Radoy, putzt seine alte Dienstwaffe. Dabei summt er die Melodie von »Wie ein Stern in einer Sommernacht«. Muss das sein? Nee. Ja. Wie ein Irrer. Du solltest dich mal sehen. Sitzt du da, Abend für Abend, putzt diesen scheiß Revolver. Wie ein Stern. Die Sterne sind aus, mein Lieber. Aus! Er muss geputzt werden. Kommst ja wohl sehr männlich vor damit. Sag schon. Ist es das? Nicht mal ansehen tust du mich. Sitzt du nur da und putzt und starrst und machst Lärm, dass man dich ja nicht übersieht. Sag das mit dem Sinn. Dabei? Dabei hat es Sinn gehabt. Mein Leben früher. Ich hab die doch beschützt vor denen. Hör auf mit den Hundeblick. Ich weiß jetzt, was jetzt kommt, ja. Die Welt hat sich gegen dich verschworen, alle sind gegen dich. Aber vielleicht bist du so unwichtig, dass sich niemand gegen dich verschwören will. Wen interessierst du? Wen interessiert es, ob du mit deinem Revolver irgendwelche Scheißbetriebe bewachst, dass du dir dabei vor Angst in den Hosen machst? Wen? Ja, dich jedenfalls nicht. Ich habe mich nicht danach gerissen. Das weißt du genau. Es war nichts anderes da. Du hast nur gesucht, sagen wir mal so. Du hast nur wieder die Uniform gesehen. Das Koppel, die Knarre. Du hast noch mal rasch die Jacken getauscht. Ich hab der NVA nicht aufgelöst. Ich nicht. Und die Republik auch nicht. Er ist tot. Er ist tot. Wie seine Republik. Eigentlich abgestorben. Und dann mir ist er hängen geblieben. Und ich an ihm. Ich bin eines toten Mannes Frau. Irgendwann knallt's. Irgendwann knallt's. 22.10 Uhr. Der Hof im Schlachthaus. Geruch verglühender Asche. Müll. Leere. Bierbüchsen. Na? Wo seid ihr? Hey! Geht euch der Arsch auf Grundeis, was? Ja, kommt mal schön raus und holt euch eure Lektion ab. Ich weiß, dass ihr hier seid. Heil Hitler! Im Schlachthaus. Bei Karen. Im Bett. Gernot zieht selbstzufrieden den Bauch ein. Kämmt sich das lange Nackenhaar. Er singt. Was hast du? Bist du immer noch sauer, dass ich nicht bleibe? Ich dachte, ich hätte was gehört. Vielleicht spielen die Ratten Hascher auf dem Hof. Hör auf. Ich lebe hier mit Lissy. Du kommst und gehst. Die Ratten sind immer da. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt hier bin. Bist du verrückt? Mach das Licht aus, wenn da draußen jemand ist. Schon gut. Gernot raucht. Die kann auch nicht. Die kann auch nicht zaubern. Keine kann das. Ist immer nur der Anfang. Der absolute Anfang. Dann kriegt alles Reihenfolge. Ordnung. Zaubers Flöten. Unvorstellbar, hier aufzuwachen. Zu frühstücken. Hier geht immer nur Ficken. Ja. Das geht. Ficken. Wahrscheinlich doch nur diese Viecher. Kommst du nochmal? Weißt du, ich würde gerne einfach mal da sitzen und reden. Verstehst du das nicht? Doch. Ich habe nur Lissy. Und was kann ich mit ihr schon reden? Mir geht so viel im Kopf rum. Und niemand ist dafür da. Wir reden doch. Kannst du nicht länger bleiben? Willst du den Rest des Abends da am Fenster verbringen? Stehen bleiben. Stehen bleiben. Mit dem Kopf an der Scheibe. Ausatmen. Alles rauspumpen. Die Scheibe beschlägt. Und den Finger nehmen und ein Herz malen. Ich habe nichts, was ich reinschreiben könnte. Ich bin eine einzige, feige Wut. Im Schlachthaus, bei Schürer, brennende Kerzen, doppelt im falschen venezianischen Spiegel. Hörst du das? Nein. Soll ich mich ausziehen? Hm. Tödliche Aussicht hier vom Fenster, wa? Toter Hof, totes Haus, totes Vater. Ich sehe nie raus. Darf ich dich anfassen? Max, DJ und Francie im Uringestank des Hausflurs. DJ! Francie! Die sind hier! Jetzt! Mike, jetzt! Haustor zu! Oh, pass auf, Vince, der hat was in der Hand! Mike, was ist mit dir? Nicht nur meine Schulter! Vorsicht! Da ist einer. Zwei. Und noch einer. So nah. Und da einer kauert am Hoftor. Das Stück Eisen. Ich kann die Augen sehen. In der Hand des anderen. Die Münder. Eisen. Sein kleiner Kinderkopf. Er will mit dem Eisen direkt vor den mir. Anderen treffen. Direkt vor mir. Daneben. Wenn er ihn erwischt hätte. Die machen ernst. Der hat was in der Hand. Die bringen sich hier um. Baseballschläger. Im Hof. Im Kreis. Eisen. Sie gehen im Kreis. Schwer. Der eine stößt den Arm vor. Da kommt einer von hinten. Kommt näher. Der mit dem Eisen sieht ihn nicht. Kommt näher. Glatzen. Zwei Glatzen. Da mischen Glatzen einen auf. Einer von hinten. Klar doch. Der in der Mitte dreht sich nicht um. Sie werden ihn kriegen. Schwule klatschen. Wenn er liegt, machen sie ihn alle. Türken klatschen. Wie schwer ist so ein Stück Eisen? Wie weit er jetzt damit ausholt. Die machen ihn alle. Vincent schreit. Vince! Verpiss dich! Oder ich mach dich alle! Wie dein Freund da! Vince! Es wird alles gut, hörst du, Vince! Gleich bringst dich hier weg! Ruhig, nie bewegen! Ganz still! Ey, du! Jetzt bist du dran! Du Arschloch! Kölb dir mal! Karen sieht Max kahlen Flachkopf vorm Fensterbrett. Wie einen blutigen Kürbis. Karen, weg vom Küchenfenster! Weg! Gernot, schaff ihn da weg! Gernot, siehst du denn nicht? Er hängt da in meinem Küchenfenster! Gernot! Mami, Mami! Lissy! Gernot, tu doch endlich was. Lissy, komm. Ich fass den nicht an, ich nicht. Mami, schaff ihn da weg. Mami, ich hab Angst. Ganz ruhig, ruhig. Komm zu Mami. Nicht dahin sehen, nicht. Wo willst du denn hin? Raus. Mach doch endlich was, bitte. Ich kann nicht. Nein, Lissy, keine Angst, keine Angst. Wir gehen in dein Zimmer, ja? Und machen die Tür zu, ganz fest. Das Schlachthaus. Aufmachen! Aufmachen! wirft sich gegen die Tür. An seiner Wohnungstür mit Sicherungskette und Sicherheitsschloss, den Revolver in der Hand, Radoi. Was ist denn da unten los? Still! Was heißt denn das? Halt deine Klappe! Bist du überschnappt? Pass auf, wenn du nicht willst, dass was passiert, dann bist du jetzt still. Ganz, ganz still, haben wir uns verstanden? Ja. Radoi öffnet seine Wohnungstür. Geh zum Fenster, aber mach kein Licht, hast du verstanden? Kein Licht! Ja, hallo! Und sieh nach, was auf dem Hof ist. Da müsste noch einer sein. Meinst du? Ja, die anderen beiden sind da unten. Wenn sich irgendwas zuckt, sag Bescheid. Aber... Mach jetzt! Ist denn hier keiner? Hastige Schritte die Treppe hinauf. Ist da jemand? Hallo! Radoi knallt die Tür zu. Bitte, mach doch auf! Woher? Wir haben nichts getan! Jetzt. Gar nicht! Warte, mein Kunde verblutet, versteht ihr das nicht? Oh Gott, er blutet! Heul nicht rum hier! Okay, ich warte hier! Schmeißt mir wenigstens eine Handtuch raus, ja? Oh Gott. Ich will doch nur Handtuch! Lass die nicht rennen! Hörst du, Radoi, lass die nicht rennen! Er denkt, ich bin verrückt! Mach, dass du von der Tür wegkommst! Weg von der Türe! Ich hab ne Waffe! Hast du gehört? Ich hab ne Waffe! Gleich, da kommen welche! Du, da kommen noch zwei! Von der Tür weg! Oder schieße! Ich zähle bis drei! Eins! Zwei! Krepieren, Seinste! Krepieren! Eben sind noch zwei gekommen! Ich glaub, da ist ein Mädchen dabei! Die Patronen! Im Kleiderschrank liegt eine Schachtel! Hol sie! Und zieh dir was an! Willst du schießen? Hol endlich die Patronen! Die gehen nach oben zu den Schwulen! Mike steht vor Schürers blau und weiß gestrichener Wohnungstür. Mach doch mal auf! Seid denn ihr taub? Aufmachen! Bitte! Bitte! Schürer klammert sich an Fritz. Was soll ich denn jetzt machen? Dich anziehen. Falls es hektisch wird. Hörst du? Mensch! Hörst du? Der haut ab. Gib mir mal meine Sachen, die liegen auf dem Stuhl. Schöner Mist, in den ich da geraten bin. Die kommen doch nicht hier rein. Ein bisschen taub? Einer ist da schon drin. Und was ist mit dem, der da geschlagen wurde? Ins Haus gekrochen. Aber da sind noch zwei gekommen. Lungern im Hof. Muss man denn nicht etwas tun? Helfen! Ja klar, geh da raus, hilf! Der vorhin auf der Treppe stand, Radoi, der hat eine Waffe. Er war mal NVA-Major, jetzt ist er Wachmann. Na, wie schön für ihn, hoffentlich weiß er, wie das Ding geht. Es gibt Typen, die nur was fühlen, wenn sie den Schmerz beim anderen sehen. Ja. Noch nicht gewusst? Ist beim Sex auch so. Im Schlachthaus. Die machen nie auf, Vince. Das sind welche, machen nie auf. Vince, kannst du aufstehen? Vince! Ich weiß nicht. Warum lassen die uns nicht rein? Die waren alle am Fenster, ich hab sie gesehen. Los, komm hoch. Stütz dich auf, hier. Fass das Geländer an. Das Licht geht nie. Ist nur noch eine Treppe, Vince. Die schaffst du, eine Treppe, nur eine Treppe. Ich will nicht abkratzen, Mike, bitte. Nee, ist schon in Ordnung. Komm weiter. Ich sehe nichts. Ich hab doch gesagt, das Licht ist kaputt. Aber ich kann nichts sehen, ich kann nicht mehr. Es sind nur noch drei Stufen. Drei, komm schon, bitte, Vince, die kriegen uns sonst. Ja, setz dich hier hin. Nee, umfallen. Gleich ist die Tür auf, gleich. Hier ist eine Wohnung, weißt du? Ich krieg die auf. Da sind wir sicher. Ach. Mike wirft sich gegen die Tür. Beim dritten Mal springt sie auf. Die Wohnung ist unbewohnt. Keiner da? Oh. Was ist? Nicht. Gar nicht, nur die Schulter. Los, komm. Komm hoch, stütz dich auf. Au! Wir haben es geschafft. Komm. Komm. Ich ramme die Tür zu. Und wann geben die auf? Bestimmt. Vince? Vince? Hörst du? Vince? Im Hof. 22.30 Uhr. Da oben war einer am Fenster, im zweiten. Ganz oben. Da werden die Bullen holen. Ach Quatsch. Wir haben doch die ganze Zeit gespannt. Diese Kommunistenschweine da oben! Wenn sie gewollt hätten, oh, mein Gott, deswegen, dann hätten die Bullen schon längst geholt, ist klar. Ja. Nee, nee. Die wollen jetzt sehen, wie es hier weitergeht. Hey, wollt ihr das, ja? Und deshalb, da machen wir ja ein bisschen Babule. DJ, mach das Küchenfenster wieder auf. Bei der Dame. Was willst denn du da drin? Die haben mich da hängen lassen am Fenster. Die und ihr Scheißmacker. Und nun will ich mich halt ein ganz klein wenig dafür bedanken. Los, los, mach schon. Hey du, ich mache das, Max. Wetten, die bringen uns die Typen auf dem Tablett raus. Also wenn du meinst. Das Schlachthaus. Bitte, bitte nicht weinen. Steigen ein. Sie. Die haben das Küchenfenster wieder aufgemacht. Du willst doch nichts tun, oder? Gernot. Was weiß ich? Warum? Die wollen die anderen, die ins Haus gelaufen sind. Du hast nicht abgeschlossen. Ich hab dich noch gefragt. Was? Ob du abgeschlossen hast. Oh. Halt die Tür zu. Halt die Tür zu, halt die Tür zu. Was glaubst du, wie lange die hält? Was machst du da? Gernot, bist du denn wahnsinnig? Lass mich los. Lass das Zimmerfenster zu. Loslassen. Nicht. Nicht. Du sollst Mami nicht schlagen. Du mieses, feiges Stück. Ah. Mami, Mami, aufstehen. Lissi, hör mir jetzt ganz genau zu. Ja? Du kletterst jetzt aus diesem Fenster. Lissi, ja? Aus dem Fenster. Und dann läufst du ganz schnell die Treppe hoch. Ja? Da, wo der Herr Radoi wohnt. Ja? Hörst du, Lissi? Und klingelst und dann rufst du, dass er aufmachen soll. Der ist doch so fies. Nein, nein, du musst jetzt tun, was ich sage. Ich habe Angst. Mami hat dich ganz doll lieb, hörst du? Lissi, und jetzt lauf. Lauf. Lissi, lauf weg. Hörst du, Lissi? Hey, wissen Sie, stell die Hunde ab, DJ. Hast du dich gehört, DJ? Schnapp dir die Kleine. Oh, was noch, DJ? Macht euch mal keine Bürde, die kriege ich noch, die kleine Ratte. Radoi in Schimanski-Pose, Pistole hoch in der rechten Hand, die linke locker in gleicher Höhe, Britta im schwarzseidenen Nachtmantel am Fenster. Die sind drin. Es ist 22.41 Uhr. Die sind drin. Die sind alle unten drin. Jetzt kommt jemand die Treppe hoch. Mein Gott, warum tust du denn nicht? Was denn? Was erwartest du denn von mir? Dass ich rausgehe und Wilden Westen spiele. Wilden Osten haben wir schon. Und wenn die ihr da unten was tun? Wir sind nicht da unten, wir sind hier und wir bleiben hier. Hör doch mal. Hier ist Lissi. Mama hat gesagt, ich soll hier. Die Kleine von unten. Das ist die Kleine. Jetzt hetzt sie uns den Mob auf den Hals, die Schlampe. Mach dir auf. Geh weg. Hörst du? Geh sofort von der Tür weg. Das ist ein Kind. Hör mal, hör mal. Hast du gemeint, von DJ weglöfen, Mann, weg. Lass mal mit. Nein, lass mal mit, ja. DJ zieht das weinende Kind treppab. Es ist nicht unser Kind, verstehst du? Wir haben damit nichts zu tun. Wenn die da draußen Krieg haben wollen, dann sollen sie Krieg haben. Bis zu meiner Schwelle können die von mir aus machen, was sie wollen. Aber nur bis dahin. Dann hast du Mut. Nee, aber dann weiß ich, was ich aus Angst mache. Dann ist es Notwehr. Oh, Lissi. Das ist kein Haus hier. Das ist kein Haus hier. Ein Haus hat was zu tun mit Menschen. Die Wut. Die Wut reißt etwas aus mir raus, stülpt mich um. Innen nach außen. Innen nach außen. Karen schreit. Ich halte das nicht aus. Sie schreit und schreit. So kann man doch nicht schreien. Und nichts passiert. Britta, vielleicht sind die weg. Die soll aufhören. Aufhören. Aufhören. Tu was. Damit die aufhört. Wenn das vorbei ist, Radoi. Hörst du? Wenn wir hier bleiben, frisst es uns auf. Dann gehen wir hier weg. Wenn wir hier bleiben, frisst es uns auf. Wie lange stehen wir hier und hören zu? Die Frau schreit. Lange? Einen Augenblick. Die Frau schreit. Ich sehe ihren Mund auf und zugehen, sehe sie an der Wand lehnen. Die Frau schreit. Aber es ist nicht ihr Ton, den ich höre. Ich höre ein Nebelhorn. Die Frau schreit. Ein Nebelhorn am Meer. Sie schlachten die Seekühe, hat mir meine Mutter erzählt. Und die schreien und locken die anderen heran. Dass die auch erschlagen werden. Hörst du? Vince, da schreit eine. Die schreit wie eine Sirene. Weißt du, was das ist? Wird dir die Frau schreien lassen, dass die nicht mehr da sind? Die sind weg. Ich glaube ganz bestimmt, dass die weg sind. Vince. Vincent stirbt. Du musst jetzt nichts sagen. Du musst jetzt nichts sagen, weißt du? Aber ich hab nur einen einzigen echten Kumpel. Dich. Ich lass dich nie hängen. Nie. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm mit dem Ohren. Ich konnte ja kaum was sehen. Wegen dem ganzen Blut. Du darfst dich nur nicht bewegen. Nicht bewegen. So ist gut. Ich halte deine Hand. Und dann, wenn die Sonne aufgeht, geh mir hier einfach weg. Vince. Du und ich. Jetzt hat sie aufgehört zu schreien. Ich sehe mal nach. Keinen Schritt machst du daraus. Ob die dem Kind was getan haben? Können wir es ändern? War da nicht was? Was hast du gehört? Es hat geklungen, als ob jemand an der Tür kratzt. Mach auf. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Du hast doch den Revolver. Du machst die Tür nicht auf, Britta. Britta! Ich will endlich wissen, was los ist. Sie? Nimm ihm den Revolver aus der Hand. Den Revolver. Karen nimmt Radoi den Revolver aus der Hand. Gehen Sie ins Zimmer. Bitte. Nicht. Wenn ich da unten etwas finde, was ich nicht finden will, bringe ich euch alle um. Die hat den Verstand verloren. 22.30 Uhr. Während Karen die Treppe hinuntergeht, öffnet Mike die Tür der unbewohnten Wohnung. So seht ihr also aus? Dass dir die Sonne ins Gesicht scheint, Vince. Das ist, wie wenn du von ganz tief auftauchst und immer höher steigst, in immer hellere Kringe. Und jetzt gehen wir raus. Du und ich. Ja, Vince? So seht ihr also aus? Vince, hörst du? Eine Frau steht hier vor der Tür. Wir haben es geschafft. Ich hab's gewusst, dass wir es schaffen. Ich und du. Hey, du. Sieh mich an. Du sollst mich ansehen. Also ich würde gern mit meinem Freund nach Hause gehen, aber der ist tot müde und ich auch. Können wir jetzt gehen? Ihr seid alle Dreck. Eins. Lissi. Karen Lissi. Geht die Treppe hinunter. Die hat eine Knarre. Wie heißt du? Frenzy? Nicht doch. Schieß. Nicht doch. Zwei. Drei. Nee. Wir wollten doch bloß ein bisschen von. Ich bring das in Ordnung. Und du möchtest gerne nach Hause, DJ? Ja. Schieß. Vier. Ein. Sie hat noch ein. Was tun Sie denn da? Nicht auf Ihre Tochter, ist hier auf dem Hof. Mann, hier ist wirklich eine Katze mit weißen Pfoten. Nebbia la valle, nebbia la montagne. Ni la campagne non ci sta nessuno. Schlachthaus. Hörspiel von Andreas Knaup. Personen und Darsteller: Karen Bernadette von Lanten, Gernot Thomas Winkler, Lissy Josefa Prinzler, Max Hilmar Eichhorn, DJ Horst Koterber, Frenzy Conny Wolter, Vincent Michael Mertens, Mike Axel Wandke, Britta Margit Bendokat, Radoy Günter Tschäkel, Schürer Christoph Engel, Fritz Edgar Harter. Musik aus der 10. Sinfonie von Gustav Mahler, Spiral Dance von Keith Jarrett und aus dem italienischen Volkslied Cade l'Oliva. Regieassistenz Irene Fischer, Schnitt Sabine Winkler, Ton Bernd Friebe, Regie Joachim Staritz. Eine Koproduktion von Deutschlandradio Berlin mit dem Süddeutschen Rundfunk 1995.